Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Synchronsprecher-Interviews. Und wie immer habe ich wieder einen hochkarätigen Gast bei mir und das ist Dirk Stolberg, der unter anderem in dem letzten aktuellen Anime von Kaze mitgesprochen hat, und zwar Betum, dort Ryota Sakamoto oder auch in Maid-sama, Yu-Gi-Oh! Seal und Eden of the East und vielen mehr. Und bevor ich mich jetzt hier noch verhaspel, sag einfach mal Hallo, Dirk. Hallo, hey, grüß dich, Tom. Ja, hallo, genau. Hallo, ihr da draußen, hey. Genau, alles klar. Ich würde sagen, können wir direkt mal starten, oder? Auf jeden Fall, schieß los. Okay, dann kommen wir zur ersten Frage und die lautet: Wie bist du zum Synchronsprechen gekommen? Die kann ich relativ einfach beantworten. Ich habe während meiner Schauspielausbildung einen Workshop gehabt und da ging es auch speziell um Synchronsprechen. Und als ich dann mit dem Theaterspielen sozusagen nach Berlin kam, habe ich in Berlin mich umgehört und hatte einen guten Kontakt von meinem damaligen künstlerischen Leiter der Schule. Und der gab mir die Telefonnummer von Joachim Kerzel, der ja hinreichend bekannt sein durfte. Die deutsche Stimme von Anthony Hopkins, Dustin Hoffman und vielen, vielen, vielen mehr. Und der war ein guter Freund oder ist ein guter Freund meines künstlerischen Leiters gewesen. Und der war dann so freundlich, mich tatsächlich in seinem kleinen Smart zu, ich glaube, 12, 13 Firmen zu fahren und ist dann mit mir dahin und hat mich persönlich bei den Aufnahmeleitern vorgestellt, was natürlich ein Wahnsinns-Entree war. Das war mir damals gar nicht so bewusst, einfach weil ich auch die Person nicht so kannte. Mir war klar, die Stimme kenne ich, aber das, was der für ein Standing in der Branche hat, korrekterweise, war mir damals nicht bewusst und das hat mir den Einstieg, um es mal vorsichtig zu formulieren, doch sehr vereinfacht und mir sehr dabei geholfen, dann auch Fuß fassen zu können. Und dann habe ich regelmäßig mich bei den Aufnahmeleitern gemeldet und gesagt, dass ich Zeit habe und Lust habe, neben dem Theaterspielen noch Synchron zu machen. Und dann kam ich relativ schnell auch dazu, dass ich meine erste meine Serienhauptrolle hatte. Bei den Power Rangers war das damals. Okay. Ja, und seitdem habe ich mich dann fleißig weiter versucht hochzuarbeiten und zu gucken, wie weit es noch gehen kann, und habe mittlerweile eigentlich keine Zeit mehr wirklich für Theater, weil wenn man synchron machen will, muss man wirklich verfügbar sein. Das ist so das A und O. Du musst vor Ort sein und du musst den Aufnahmeleitern für die Aufnahmen dann später im Studio zur Verfügung stehen. Und da das ein sehr kurzfristiges Geschäft ist, also die Termine bekommt man wirklich einen Tag vorher in der Regel, kann man eben nicht sagen, du, ich bin jetzt aber ein Jahr in Stuttgart oder ich bin jetzt ein Jahr in München oder ein Jahr in sonst wo, dann rufen die halt dich irgendwann nicht mehr an, weil sie wissen, okay, du bist nicht mehr da. Ja, und deswegen habe ich mich dann entschieden, nur noch synchron zu machen und Theater nur ganz, ganz, ganz vereinzelt, wenn es irgendwie passt zeitlich. Ja. Ja, und so kam ich zum Synchron. Hilft dir das denn, dass du Theater spielst oder gespielt hast? Auf jeden Fall. Also ich finde, vor allem eine Schauspielausbildung ist meiner Meinung nach essentiell, denn du lernst eben in der Schauspielschule ganz schnell dich einzustellen auf neue Situationen, und das, was die Rolle sozusagen von dir verlangt im Synchron, kann ja sein, dass du in einer Sekunde himmelhoch jauchzen und fröhlich und total ausgelassen bist und dann passiert irgendwas Schlimmes in der Serie, mit deiner Rolle, und du bist von jetzt auf gleich am Boden zerstört und kriegst irgendwie einen Weinanfall und musst das natürlich alles entsprechend schnell umsetzen können. Und auch das Theaterspielen selbst, was ohne Schauspielausbildung genauso wenig eigentlich möglich ist, jedenfalls nicht auf dem Niveau, das man erwartet von Leuten, die das gelernt haben. Das hat wirklich sehr positive Einflüsse gehabt. Spannenderweise auch umgekehrt. Seit ich Synchron mache, hat auch nochmal sich meine Sprache und mein Spiel ein bisschen auch im Theater verändert, also zum Positiven hin, dass ich insofern, dass ich zum Beispiel, wenn irgendwelche Texte kommen im Theater, im Buch, die eigentlich komisch sind, wo man sagt, wie soll ich denn das jetzt sprechen und spielen, da brauche ich eigentlich lange Zeit, mich vorzubereiten. Da hat mir das Synchron geholfen, auch ganz schnell Texte zu erfassen und irgendwie einen Sinn darin zu finden und das so zu sprechen und zu spielen, dass es auch für den Zuschauer so klingt, als wüsste ich genau, wovon ich spreche, auch wenn es nicht immer unbedingt der Fall ist. Ach so, okay. Wie alt warst du denn, als du das erste Mal synchron gesprochen hast? Und ja, deine erste Rolle hatten wir ja schon, das war ja in Power Rangers, ne? Ganz genau, die erste Rolle, also die erste Serienhauptrolle. Ach so. Die war in Power Rangers. Ja. Das erste Mal synchron gesprochen habe ich, lass mich kurz rechnen, das war in Hamburg damals, wo ich meine Ausbildung angefangen habe, die erste Ausbildung, und das müsste 2002 gewesen sein. ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, 2012, 12 Jahre sind es, ne? 12 Jahre, da war ich 23. Ja, war ich 23. Also auch eigentlich, sag ich mal, relativ spät. Relativ spät, ja. Kann man so sagen. Kann man das so sagen? Ja. Was fällt dir denn bei deinem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Was mir leicht fällt und was eher nicht? Ja. Was mir leicht fällt eigentlich ist, die Freude zur Arbeit zu gehen, also die Lust auch ins Studio zu gehen und zu arbeiten, weil für mich dieser Beruf nicht nur ein Job ist. Es gibt ja viele Berufe, wo, also in meinem Bekanntenkreis oder auch von Kollegen hört man dann mal, irgendwie habe ich nicht so wirklich Lust und das macht mir keinen Spaß. Also jetzt gar nicht von Kollegen aus der Synchronbranche, sondern Leute, die vielleicht Jobs haben, die sie einfach nicht so mögen. Und für mich ist das, wie gesagt, kein Job, sondern von dem eigentlichen Wort Beruf, Berufung sozusagen, daher würde ich das ableiten, etwas, wozu ich mich wirklich berufen fühle, weil es mich erfüllt dadurch, dass man sich so wahnsinnig ausleben kann. Man kann wahnsinnig kreativ sein und hat viele verschiedene Facetten, die man zeigen kann und spielen kann. Und das macht mir Spaß und deswegen fällt es mir total leicht, zur Arbeit zu gehen. Und ich empfinde es gar nicht als Arbeit, es ist natürlich Arbeit, aber es macht mir auch viel Spaß und das ist toll und das ist wirklich eine Bereicherung für einen Beruf, wenn man davon behaupten kann. Okay. Was mir schwer fällt, im Moment fällt es mir schwer, meine Termine zu koordinieren und das hinzubekommen, weil wenn man dann irgendwann gut zu tun hat und beziehungsweise sich einen gewissen Stand erarbeitet hat, auch in dem Bereich, in dem man arbeitet, und das Glück hat, dann auch ja regelmäßig bestellt zu werden für Termine, dann ist es natürlich toll. Und wenn man dann noch, wie ich jetzt gerade, seine eigene Firma gegründet hat und noch ein Privatleben haben möchte, dann ist es terminlich manchmal schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Und wenn dann, wie jetzt in diesem Monat, noch 4 Freunde von mir heiraten, befreundete Paare, und man zu den Hochzeiten fahren muss, dann ist es mit dem Terminkalender ganz aus. Also das fällt mir manchmal schwer, terminlich alles unter einen Hut zu kriegen. Aber das ist ein Luxusproblem, von daher möchte ich das gar nicht als Problem bezeichnen, sondern als meisterbare Herausforderung. Genau, immer positiv denken. Genau. Gibt es denn eine Rolle, die du gerne mal sprechen würdest oder was du dir gar nicht vorstellen kannst? Eine Rolle, die ich gerne mal sprechen würde. Also ich muss gestehen, ich habe bis jetzt mich noch nicht so wirklich übermäßig in dem Kinobereich ansiedeln können. Da mag es verschiedene Gründe für geben, die sehr mannigfaltig sind und die wir jetzt gar nicht unbedingt besprechen können, weil es einfach zu lange dauern würde. Ja. Aber ich hätte wahnsinnig große Lust, auch mal in einem Kinofilm eine große Rolle zu sprechen, den die Leute dann auch gucken. Also einfach aus dem Grund, wenn einen Leute fragen, die sich jetzt nicht, sagen wir mal, speziell um Mangas etc. und um Trickfilme und so kümmern oder die nicht viel Serien gucken, sondern die einfach ins Kino gehen und auf die Frage dann, wen sprichst denn du so, erwarten die Leute in der Regel oder freuen sich über eine Antwort wie Bruce Willis, Matt Damon, die bekannte Schauspieler. Ja. Und ich habe da auch schon ein paar gesprochen, aber die sind halt nicht so groß geworden, dass die jetzt jeder kennt. Und dann komme ich oft so ein Strauchen, ja, wen hast du denn gesprochen? Okay, und dann fange ich an, was guckst du so für Serien? Okay, die Serie guckst du nicht. Okay, und dann sucht man nach irgendwelchen Rollen und die fallen einem dann in der Regel auch gar nicht so ein, weil es halt so viele verschiedene Sachen sind, die man dann im Lauf der Zeit so spricht, dass man sich gar nicht immer dran erinnern kann. Also das wäre toll, wenn ich im Kinobereich mich noch ein bisschen anders ansiedeln könnte, um dann einfach antworten zu können. Ja klar, ich habe Tobey Maguire gesprochen. Ja. Hervorragend von Marius Clarin gesprochen wird, von daher fällt der für mich flach. Aber es wäre toll, wenn ein junger, neuer, talentierter Schauspieler aus dem Ausland, logischerweise, Deutsche werden ja selten synchronisiert, vornehmlich Amerikaner, aber das ist mir wirklich egal, aber jemand, der jung ist, noch keine Stimme hat und ich bei einem Probesprechen, bei einem Casting das Casting gewinnen würde und den dann sprechen darf und dann auf Dauer seine Stimme sein könnte. Das fände ich toll. Und dann wird der Terminkalender noch enger. Dann wird der Terminkalender wahrscheinlich noch enger, das stimmt. Ja. Und etwas, was du dir gar nicht vorstellen kannst? Was ich mir gar nicht vorstellen kann. Also ich finde es schwierig, in Produktionen mitzuwirken, mitzusprechen in dem Fall, wo es wahnsinnig um gewaltverherrlichende Sachen geht, wo irgendwie Sachen gegen die guten Sitten und Ordnung klingt jetzt irgendwie blöd, aber wenn jetzt, was weiß ich, grundlos Leute abgeschlachtet werden. Also das Genre, dieses Horrorgenre Splatter, so Saw oder sowas. Ja, genau, also ich meine, Saw, das geht ja irgendwie noch. Also ich meine, das ist zwar auch relativ blutrünstig, aber da ist eine relativ, Das ist noch eine Story irgendwie dahinter. Ja, jedenfalls kann man das irgendwie rechtfertigen. Ja. Aber wenn es jetzt irgendwas ginge, wo wirklich nur Leute malträtiert werden ohne Sinn und Verstand, also irgendwie, dass man gar nicht mehr als B- oder C-Movie bezeichnen könnte, sondern irgendwas, ja, weit ab von Gut und Böse, ja, da hätte ich Schwierigkeiten. Also das, oder wenn es jetzt irgendwie ein Film oder irgendein Produkt wäre, wo Drogen oder sowas oder irgendwas, wo Leute im Endeffekt drunter leiden, wenn sie es machen, wenn sie dazu angetrieben würden, dann Drogen zu nehmen oder Leute, keine Ahnung, gewaltverherrlichend, wo dann Leute animiert werden, andere Leuten weh zu tun und Menschen zu verprügeln oder zu vergewaltigen oder sowas. Das fände ich tatsächlich schwierig. Also ich habe als Beispiel mal, ja, ich bin überzeugter oder nicht überzeugter, jedenfalls bin ich Nichtraucher. Ja. Und ich habe mal erstmal von meiner Werbeagentur, Modelagentur, eine Anfrage bekommen, ob ich für eine Zigarettenfirma Werbung machen würde. Und habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht, weil ich stehe da nicht hinter. Das kann ich nicht machen. Und sowas Ähnliches. Nur so, um ein Bild zu geben, was ich damit meine. Also wenn ich da nicht wirklich hinterstehe und ich das Gefühl habe, das, was dabei rauskommt am Ende, schadet den Menschen, dann würde ich das eher nicht machen wollen. Weil ich empfinde meinen Beruf, Schauspielerei, als etwas, naja, was halt dem Bereich Entertainment, sagen wir es mal neudeutsch, zuzuordnen ist. Wir wollen ja mit allem, was wir machen, mit Serien, mit Filmen, auch mit Computerspielen oder so, die Leute aus ihrem Alltagsleben rausholen. Keine Ahnung, hast einen stressigen Job und irgendwie dein Chef hat dich genervt oder deine Kollegen waren schwierig oder du hast die Arbeit nicht geschafft und dir geht's nicht gut oder du hast persönliche Probleme, hast Stress in der Beziehung oder mit den Eltern oder was weiß ich. Und du möchtest dann ja einfach irgendwie entfliehen und möchtest dich ablenken lassen, in eine andere Welt gleiten und in eine schöne Welt. Deswegen ja die Happy Endings auch bei den Serien, Filmen in der Regel. Und die Leute da rausholen und ihnen für eine gewisse Zeit, während sie dann den Film gucken oder die Serie oder das Spiel spielen oder so oder das Hörbuch hören, sie dann sich da wohlfühlen und gut fühlen. Und das finde ich das Tolle auch an dem Job, dass man Leuten was Gutes tun kann. Und das sehe ich vornehmlich auch als das Ziel dessen, was wir machen. Und das ist eben mit den anderen Sachen, was ich eben sagte, gewaltverherrlichende Sachen oder so etwas, damit tut man den Leuten nichts Gutes. Und deswegen würde ich das eher nicht machen wollen. Das finde ich auch sehr gut. Also ich bin auch nicht drauf und ich finde das gut, dass man da dann nicht, sag ich mal, mit der Stimme, die dann verschwendet für so eine Zigarettenwerbung. Also ja, also das, genauso sehe ich das. Also die Stimme verschwendet, also auch seinen Namen dazu, ja, genau, hergibt. Das muss nicht sein. Da finde ich, hat man einfach einen gewissen gesellschaftlichen Auftrag. Das ist, klingt vielleicht ein bisschen hochgetrieben, aber oder hochtrabend formuliert, aber ich finde das ein bisschen so. Was ist denn so der größte Unterschied zwischen realen Filmen und Serien und eben sowas wie Anime oder Zeichentrick? Der große Unterschied, ich würde sagen, dass man einfach vom rein technischen her gesehen, hast du bei Animes, je nachdem wie sie gezeichnet sind, oder auch bei Zeichentrick generell, rein technisch gesehen, wenn es darum geht, lippensynchron zu sprechen, bist du nicht so wahnsinnig stark daran gebunden, lippensynchron zu sein, weil auf dem die Münder eben einfach nur auf und zu gehen und gar nicht groß sich an der Sprache orientieren, auch des Originals, ob es jetzt das Japanisch ist oder was auch immer, Koreanisch oder was auch immer im Original eben als Sprache da war. Und da kannst du ein bisschen noch freier spielen, ohne jetzt andauernd auf Synchronizität achten zu müssen. Natürlich will man auch frei spielen, wenn man eine Serie oder wenn man einen Film spricht, das geht auch, das lernt man dann ja, und das ist ja auch das, was unseren Beruf so schwierig macht und die große Herausforderung, das auch hinzukriegen. Und da bist du eben wenn du reale Menschen sozusagen dann synchronisierst, das ist nochmal die große Herausforderung, da bist du halt noch mehr dran gebunden, dass es dann auch lippensynchron aussieht. Das ist jetzt die eine Geschichte. Ja. Und die andere Geschichte ist, dass man im Zeichentrick einfach ohne viel CGI und Special Effects noch abstraktere und noch mehr in Fantasiewelten gehende Stories erzählen kann, weil man es einfach nur zeichnen muss. Und mit realen Menschen brauchst du dann halt immer ein riesengroßes Team und einen riesen Aufwand an Special Effects. Und das ist ein bisschen schwieriger da und viel kostspieliger, als wenn man einen Zeichentrick hat. Da kann man einfach schneller zu so einem Ergebnis kommen. Was gefällt dir denn am meisten am Synchronsprechen? Am meisten gefällt mir aus schauspielerischer Sicht auf jeden Fall, dass man in wahnsinnig kurzer Zeit ganz viel verschiedene Rollen spielen kann. Also am Theater, wenn du jetzt beispielsweise in einer Großproduktion bist und spielst ein Stück die ganze Zeit, spielt sie jeden Abend dieselbe Rolle in der Regel. Und das ist halt auch eine Herausforderung, das immer frisch zu halten. Und im Synchron finde ich es eben toll, dass du, angenommen, du hast 4 Termine an einem Tag, bist in 4 verschiedenen Studios oder hast 4 verschiedene Produktionen und Rollen, dann kann es sein, dass du morgens der nette Schwiegersohn bist, dann bist du danach im Realfilm zum Beispiel, in einer Serie, dann kommst du zu einem Manga und darfst irgendwie ein total durchgeknalltes, sagen wir mal, Fabelwesen oder sowas sprechen, mit einer verstellten Stimme, mit einer Charge nennen wir das. Ja. Wo du dann deine Stimme irgendwie verstellst, oder eben auch in verschiedene andere Möglichkeiten, die kann man ja in ganz vielen Arten verstellen, ja, verschiedene Chargen anbieten und sprechen. Das finde ich toll, da kannst du dann ganz durchgeknallte Sachen machen. Dann kommst du vielleicht noch zu irgendeinem kleinen, schönen Film, wo du irgendeinen ganz grenzdebilen Psychopathen sprechen darfst und total auch aus dir rauskommen kannst, als Schauspieler wieder. Und dann bist du halt vielleicht nochmal am Abend, sprichst du nochmal eine Dokumentation oder sowas, wo du dann ganz auch eloquent und in sehr deutlicher Sprache, wo alle Endungen abgesprochen werden, man deutlich langsamer spricht, etc., was ich privat nicht tue, wie man vielleicht schon gemerkt hat, dann halt das bedienen kann. Und das finde ich total schön, dass man so eine große Bandbreite an Möglichkeiten hat, sich schauspielerisch auszudrücken. Also eine sehr hohe Abwechslung. Ganz genau. Es wird eigentlich nicht langweilig. Ja, das ist doch schön. Welche Synchronsprecher zählst du denn so zu deinen Favoriten oder waren vielleicht mal Vorbild oder vielleicht gibt es jemanden, den du mal treffen würdest? Gerne. Oh, das ist immer eine schwierige Frage, weil, oder die Antwort darauf ist ja viel mehr. Ja. Es gibt so viele wirklich unglaublich talentierte Kollegen und ich habe für mich einfach festgestellt, das ja, war auch so eine Art und Weise, wie ich halt gelernt habe, auch im Studio mit gewissen Sachen umzugehen und auch wie man was wie spielt, wie man gewisse Effekte hinbekommt, wenn man zum Beispiel weint und man weint gerade in dem Moment nicht wirklich, weil es gerade nicht funktioniert und man möchte aber trotzdem, dass es klingt, als ob man weint, dass man zum Beispiel eine feuchte Nase hat. Wenn du wirklich weinst, dann hast du ja auch nochmal Rotz und wenn du Rotz und Wasser heulst, dann hast du eine feuchte Nase und wenn du dann hochziehst oder einatmest, dann klingt es halt auch so. Das tut es jetzt in diesem Moment halt nicht. Ja. Sowas lernt man dann von Kollegen, mit denen man im Studio ist. Es können ältere, erfahrenere Kollegen sein, es können jüngere, erfahrene Kollegen sein, aber von Kollegen im Studio sozusagen sich was abzugucken, und das ist ja wie jedes Handwerk auch, ob du nun Tischler, Schauspieler, Maler, was auch immer, so jeder handwerkliche Beruf, glaube ich, den kriegt man auch auf die Art und Weise raus, wie man das macht, indem man einfach bei den Leuten, die es können, guckt, wie machen die das denn. Und das finde ich ganz toll, dass es da die Möglichkeiten gibt, auch, muss man leider sagen, wenn diese Möglichkeiten in den letzten Jahren immer deutlich seltener auftreten, weil man einfach ganz, ganz selten, das hat jetzt auch technische und produktionsablauftechnische Gründe, relativ selten mit Kollegen, mit anderen Sprechern zusammen im Studio ist. In der Regel wird man alleine aufgenommen. Deswegen ist es nicht mehr so häufig möglich. Aber das finde ich toll. Und wenn man dann von anderen Kollegen lernen kann und sehen kann, ach, guck mal, so macht man das. Und ach, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Oder ich kann mir die Seite, also jetzt eine technische Geschichte noch, du hast ja im Synchron oder auch bei allem, was du sprichst, in der Regel so ein Buch, ein Aktenordner mit den ganzen DIN A4 Blättern eingeheftet, da steht dann der Text drin. Und manchmal ist es ziemlich langer Text und dann kann man den vielleicht nicht in 5 Sekunden auswendig lernen. Und wenn man dann immer runter guckt aufs Buch und dann wieder hoch zum Mikro spricht und immer diesen Wechsel macht mit dem Kopf, dann hat der Tonmeister dann Probleme, das aufzunehmen richtig, weil du halt dein, sprichst halt nicht immer direkt ins Mikro, dann klingt das komisch. Und dann einfach, das einfach auszuheften, das Blatt, ganz einfache Sache, aber da musst du erstmal drauf kommen. Wenn man das von einem Kollegen sieht, der heftet das dann aus, legt es einmal oben über dem Text ab, legt es dann sozusagen, schiebt es hoch auf dem Pult bis unter das Mikro und dann brauchst du noch mit den Augen gucken und wechseln und dann geht es zum Beispiel, klingt es wieder gleich viel besser. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Ja. Aber, und das ist halt toll, wenn man von gestandenen Kollegen sowas lernen kann. Und ansonsten achtet man einfach, also ich und viele Kollegen wahrscheinlich auch, nochmal anders, wenn man sich dann synchronisierte Fassungen anschaut, im Fernsehen, man hört noch viel genauer hin, wie Kollegen, die man auch toll findet, wie die das machen und warum man das toll findet und probiert dann sozusagen, das abzunehmen und davon auch zu lernen. Man hört nie auf zu lernen als Schauspieler, das geht für viele andere Berufe eigentlich auch, aber gerade als Schauspieler, habe ich nicht das Gefühl, man ist immer in einem Rollenstudium, wann immer man irgendwo ist, ob man in der U-Bahn ist oder ob man auf dem Markt ist oder ob man auf einer Party ist. immer wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, ergeben sich immer mal wieder Möglichkeiten, einfach Rollenstudium zu betreiben, sich andere Menschen anzugucken und denen zuzuhören und das dann sozusagen das Aufgenommene später bei einer anderen Rolle, die man dann spielt, wo das passt, damit einfließen zu lassen. Das ja, macht Spaß. Aber es gibt auch noch Ensemble-Termine, aber seltener. Mit Ensemble meinst du jetzt, dass mehrere Leute im Studio genau. sind? Ja, das gibt es schon auch, wobei es hier mit der Bezeichnung einen Unterschied gibt. Ensemble-Termine, damit meint man im Synchron in der Regel die Kollegen, die, oder anders, wenn du jetzt, stell einen großen Kinofilm vor und da hast du halt die Hauptrollen, was weiß ich, du hast deine 7, 8, 9 Hauptrollen und dann gibt es ja aber noch ganz viele andere Leute im Hintergrund, ein Reporter, ein Richter oder Leute, die nur wenig zu sagen haben, weniger Sätze haben, als die Hauptrollen, die Haupthauptrollen. Und das wird in der Regel von den Kollegen, das wird von den Kollegen gemacht, die ja dann im Ensemble sozusagen sprechen. Und die sind dann auch meistens zu mehreren da, weil es sich einfach anbietet. Beispielsweise, du hast irgendeinen Anwalt in der Anwaltsserie, der läuft gerade über die Straße hoch zum Gericht, ins Gericht rein. Und dann steht da eine Menge von Reportern, die dann den Fragen stellen. Da hat jeder Reporter vielleicht mal ein, zwei Fragen oder eine Frage, einige kommen gar nicht dazu, die sagen dann nur sowas wie, Entschuldigung, Herr Abgeordneter oder Herr Anwalt oder wie auch immer, ja. Das muss ja auch gemacht werden. Und wenn du das alles einzeln nacheinander aufnehmen würdest, würde das ewig dauern und das wäre sehr kostspielig und das würde nichts bringen. Deswegen sind da dann Ensemble-Kollegen, die das dann machen oder die machen auch nicht nur Ensemble, es gibt Leute, die machen nur Ensemble, hauptsächlich, dann gibt es Leute, die machen Ensemble, kleinere Rollen und Hauptrollen. Und dann gibt es eben Leute, die sprechen eigentlich nur Rollen, also Episodenrollen oder Hauptrollen. Aber nur um die Definition gerade dabei ja. hinzukriegen. Ja, klar. Aber ansonsten redet man, das was du meintest, von, um jetzt interner auszuplaudern, von geixt aufnehmen. Das bedeutet eben, stell dir vor, du hast eine Serie und einen Dialog zwischen zwei Leuten. Und es wird eben erst nur der eine Sprecher aufgenommen und jetzt den Mann und die Frau beispielsweise synchronisieren sollst. Wird erst der Mann aufgenommen von, was weiß ich, 9 bis 10 Uhr oder 9 bis 12 Uhr und dann kommt um 12 Uhr die Frau zum Beispiel und spricht danach ihren Part und das wird dann eben sogenannt geixt aufgenommen. Und dass man wirklich zusammen im Studio ist, das passiert schon auch noch und ich habe das Gefühl, der Trend geht hier und da mal wieder dahin. Ich finde das auch sehr schön, aber es passiert leider nicht so wahnsinnig oft. Gab es denn bereits irgendwie so ein ganz besonderes Erlebnis in Verbindung mit deinem Beruf? Ein ganz besonderes Erlebnis? Also sowohl positiv als auch negativ? Vielleicht sogar? Ganz besonders. Also ganz besonders schön finde ich es immer, wenn man... es gab so viele tolle Erlebnisse, deswegen ist es auch schwierig, da jetzt wieder das Schönste mit rauszusuchen. Aber ganz besonders toll finde ich, wenn man eben eine Rolle hat, wo man als Schauspieler auch die Möglichkeit hat, die ganzen Facetten, also den ganzen Bogen, den Handlungsbogen, der sozusagen damit einhergeht und die Entwicklung der Figur wirklich mitzuerleben und mitzuspielen und mitgestalten zu können. Und wenn man dann wirklich, ja, durch alle Emotionen, die es so gibt, wenn die dann da auch abverlangt werden und wenn das dann funktioniert und man als Schauspieler das schafft, so umzusetzen, wie man es möchte und das auch dem Original entspricht, und wenn dann alle zufrieden sind, der Regisseur zufrieden ist, der Tonmeister zufrieden ist, der Cutter zufrieden ist oder die Cutterin, dann ist das immer ja ein tolles Gefühl. Dann hat man das Gefühl, dass man es gut gemacht hat. Und wenn dann noch Leute, die einen kennen, auf einen zukommen und sagen, Mensch, ich habe dich da und da gehört und es war total toll, es hat mich total berührt, dann freut einen das natürlich immer. Ja. So als positive, ja, das sind so die positiven Erfahrungen auf jeden Fall, über die man sich dann besonders freut. Mhm. Aber was freut man sich nicht so besonders? Ja, ist halt schwierig. Also, wenn man Produkt hat oder eine Produktion hat und wo viele Sachen nicht stimmen, also es gibt es ja auch immer, also gerade im Synchron sind wir ganz doll darauf angewiesen, dass alle diese vielen kleinen Rädchen, also der angefangen beim, Gott, jetzt werde ich bestimmt Leute vergessen, die werden böse sein, aber angefangen beim Dialogbuch sozusagen, der das Dialogbuch schreibt, wenn die Texte nicht gut sind, dann wird es schon schwierig, weil wenn die Texte nicht synchron getextet sind, geschrieben sind, dann kannst du als Sprecher machen, was du möchtest, dann sieht es halt nicht synchron aus, dann wird es halt schwierig. Das macht die Arbeit dann nicht leicht. Ja. Oder wenn wir reden ja von Takes, die wir sprechen, also Sätze oder es kann eine Reaktion sein, ein Schreck zum Beispiel, wenn sich jemand erschreckt, dann ist nur diese Schreckreaktion kann ein Take sein. Ein Take können aber auch 3 Sätze sein oder 4 oder 5, das kommt drauf an, wie lang die sind. Und wenn das zum Beispiel, wenn die Takes viel zu lang sind, sodass du gar nicht es schaffen kannst, oder wahnsinnig schwer nur schaffen kannst, als Schauspieler, dir diesen ganzen Text zu merken, die Pausen, die der Schauspieler im Original macht, einzuhalten, die Brüche, die er spielt, auch dir zu merken, wann sie wo waren, wenn diese Takes einfach zu lang sind und du das nicht schaffst, ist das auch ein Punkt, wo du sagst, oh, okay, das ist jetzt schwierig, das macht nicht so viel Spaß. Also, wenn alle ihren Job gut machen und alle gut vorbereitet sind, dann macht es wirklich viel Spaß, und wenn da aber ganz viele Sachen nicht stimmen, was zum Glück selten vorkommt, aber wenn das mal so ist, dann kommt man einfach nicht in so einen Fluss, auch als Schauspieler nicht. Du kommst gar nicht, kannst gar nicht richtig eintauchen in die Rolle, weil du immer wieder von technischen Herausforderungen und Problemen abgelenkt wirst. Ja. Kann auch sein, dass der Computer die ganze Zeit abstürzt, weil irgendein Update von der Aufnahmesoftware sozusagen nicht gut war oder buggy war und der arme Tonmeister auch nur versucht, alles zu retten, aber das Programm immer abstürzt. Und das ist immer schade und das erschwert das Arbeiten, und das, ja, solche Sachen machen dann nicht so viel Spaß. Wie siehst du denn dann so die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Wie ich die Entwicklung im Allgemeinen so sehe? Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, dass vielen Leuten, oder anders, wenn wir Synchron gut machen, dann fällt den Leuten gar nicht auf, dass wir Synchron machen. Dann ist es einfach da. Also wenn die Leute in einen Film gehen oder sich eine Serie angucken oder was auch immer und es einfach nur genießen können und es toll finden und denen gar nicht bewusst ist, dass wir gerade, dass sie was Synchronisiertes schauen, dann haben wir es gut gemacht. Wenn man aber andauernd das Gefühl hätte, das klingt aber komisch oder das sieht ja total unsynchron aus oder asynchron aus, dann ist es natürlich schade. Aber wenn wir das schaffen, dann haben wir es gut gemacht, und ich finde, wir sollten uns größte Mühe geben als Synchronbranche, Synchronschaffende. Immerhin sind wir, wenn ich mich richtig erinnere, wenn nicht sogar das beste Land, was die Synchronisationen anbelangt. Wir haben da eine lange Tradition, und da finde ich, können wir auch ganz stolz drauf sein, weil keiner macht wirklich Synchron so wie wir. Das sollten wir gucken, dass den Leuten, also dass es auch so bleibt. Bedeutet nicht zwangsweise, dass wir den Leuten bewusst machen müssen, dass alles synchronisiert ist oder vieles von dem synchronisiert ist, was sie sehen. Aber wir sollten dafür sorgen, dass das Produkt gut bleibt und dass die Leute eben, wie ich eben schon mal sagte, abtauchen können und Entertainment haben und sich einfach abends auf die Couch setzen können mit ihrem Liebsten, ihrer Liebsten und ganz entspannt einen Abend verbringen können, einen Film gucken können, ohne immer abgelenkt zu sein durch irgendwelche Untertitel oder durch dadurch, dass sie vielleicht versuchen, im Original zu gucken und auf Englisch gucken. Auf Englisch geht's dann ja noch. Viele Leute können ja Englisch, aber wenn man es dann auf Französisch oder Spanisch oder Japanisch guckt, dann wird's halt schwierig. Und ich finde es eben schön, sich fallen lassen zu können und es einfach entertainmentmäßig zu genießen. Alles andere ist für mich, hat immer was von Infotainment. Und das will ich im Zweifel immer gar nicht. Ich möchte mich ja unterhalten lassen und möchte nicht jetzt noch die Schulbank drücken, während ich vorm Fernseher sitze. und da haben wir als Branche ich glaube, noch eine neue Herausforderung, einfach dahingehend, dass durch die Tatsache, dass es das Internet gibt und dass auch dort die Möglichkeiten, Sachen, ob nun legal oder illegal, lassen wir mal dahingestellt sein, es gibt ja da mehrere Möglichkeiten, sich da schon Filme oder Serien oder sowas zu besorgen, vielleicht sogar bevor sie synchronisiert sind, ist für die Leute, die es unbedingt machen wollen und die das auch gerne auf Englisch gucken oder auf Japanisch oder auf was weiß ich auch immer, für die ist das schön, aber wir müssen als Branche, glaube ich, gucken, dass wir mit dieser Schnelligkeit, mit der auch Filme, Serien etc. mittlerweile weltweit verbreitet werden, dass wir es schaffen, wenn beispielsweise die neueste Staffel einer Serie in Amerika rauskommt, dass sie bei uns nicht erst ein halbes Jahr später im Fernsehen zu sehen ist, sondern relativ zeitnah. Muss es vielleicht nicht am selben Tag sein, aber wenn es jetzt irgendwie nur ein, zwei Wochen oder einen Monat länger dauert, dann geht es vielleicht noch. Aber wenn die Leute zu lange warten müssen, ist vielleicht die Gefahr, dass sie sich das dann doch im Original angucken, dafür aber dann wirklich, auch wenn sie es nicht zugeben wollen, vielleicht vieles nicht mitbekommen von dem, was sie da sagen. Das wäre halt schade. Also deswegen finde ich, wir sollten gucken, dass wir es irgendwie schaffen, so schnell wie möglich auf dem gleichbleibend guten Niveau Filme und Serien etc. zu synchronisieren, dass die Leute in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz auch weiterhin ihre Serien und was sie gucken wollen auf Deutsch gucken können. Okay. Was hältst du denn davon, dass man statt eben professionellen Sprechern manchmal Prominente vor das Mikrofon holt, um das Marketing für einen Film zu pushen? Also wenn es prominente Schauspieler sind, habe ich da kein Problem mit. wenn es Prominente sind, die das irgendwie, wo es so klingt, als wären sie Schauspieler, was aber dann immer schwierig ist, ist es auch nicht so dramatisch. Aber ich verstehe natürlich, dass ein Produkt, bleiben wir, da muss ich nicht mehr Film, Serie oder Computerspiel sagen, wenn ein Produkt, es muss ja irgendwie auch beworben werden, das ist mir schon klar. Aber die Frage ist, ob es langfristig nur positiv ist, wenn man ganz, ganz, ganz, ganz viele Promis in ein Produkt holt und die das sprechen lässt, ob das wirklich langfristig gut ist. Denn, was ich eben sagte, wenn man zu sehr rausgeholt wird, auch aus dieser Illusion, die wir da ja mit dem Entertainment sozusagen verkaufen, und sie immer wieder merken, das ist jetzt eine bekannte Stimme, das ist überhaupt nicht schlimm, aber wenn die bekannte Stimme, die man, weil es ein Comedian ist zum Beispiel, oder weil es jemand ist, der, ich weiß nicht, irgendwo in den Medien groß geworden ist, bei, was weiß ich, Frauentausch, also angenommen, dass jetzt irgendjemand aus Frauentausch, der total bekannt geworden wäre, oder jede andere Serie, was weiß ich, oder Barbara Salisch würde jetzt irgendwie jemand sprechen und würde man bewerben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Prominenten, in Anführungsstrichen, das vielleicht fürs Marketing sozusagen das Produkt bewerben, ja, aber schauspielerisch nicht das schaffen, was ein Schauspieler eben schaffen würde, wenn man ihn als Synchronsprecher oder als Synchronsprecherin nehmen würde. Wenn das halt nicht funktioniert, finde ich es halt schwierig. Und ja, also es kann wirklich gut funktionieren, wenn du Leute hast, die Schauspieler sind, aber wenn sie keine Schauspieler sind, wird's halt wirklich manchmal, ja, wird das Produkt nicht so, wie es werden könnte. Und man muss auch noch dazu sagen, nur weil man Schauspieler ist, ist man nicht auch automatisch ein guter Synchronsprecher. Und umgekehrt, gute Synchronsprecher sind auch nicht alle guten Synchronsprecher wären vor der Kamera oder auf der Bühne wahrscheinlich geeignet. Mhm. Es sind doch immer noch verschiedene Anforderungen, die da auch an eingestellt werden. Und vor allem als Synchronsprecher musst du wahnsinniges Gefühl für Rhythmus haben. Also du musst eigentlich sehr musikalisch sein, um das alles aufzunehmen. Und du musst sehr Multitask sein, um die verschiedenen Anforderungen, die simultan an dich gestellt werden im Synchronstudio vom Regisseur, vom Tonmeister, von der Tonmeisterin oder vom Cutter oder der Cutterin oder vielleicht auch von einem Kollegen oder einer Kollegin, die dabei sind, das alles gleichzeitig umzusetzen, das ist eben auch eine besondere Herausforderung und auch die Schnelligkeit, in der da gearbeitet wird. Mhm. Und das hat ein Prominenter, selbst ein Filmschauspieler vielleicht nicht zwangsweise oder jemand, der mal bei DSDS gewonnen hat oder sowas, keine Ahnung. Ja, das wird halt schwierig. Also dieser Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leisten, der hat, ja, kommt nicht von ungefähr. Wenn man das mal macht und mal hier und da punktuell, um in einem großen Film, ein animierter Film oder Zeichentrickfilm, um da ein bisschen Marketing anzukurbeln, okay, aber wenn dann auf einmal anstatt einem Prominenten oder einer Prominenten da auf einmal die Hälfte der Besetzung aus Prominenz besteht, glaube ich, wird das auf die Dauer schwierig. Ja. Was hältst du denn dann von Aussagen wie, so Pauschalaussagen wie, der Originalton ist sowieso immer besser? Naja, der Originalton ist immer der Originalton. Das ist erstmal Fakt. Und alles andere ist halt immer auch was Neues. Also in gewisser Weise, klar, das ist, als würde man sagen, Harry Potter Bücher darf man nur im Original lesen. Weil das Original ist das Original. Das stimmt, das Original ist das Original. Aber was machen wir mit den ganzen Leuten, die kein Englisch lesen können? Oder die vielleicht gar nicht lesen können, Kinder zum Beispiel, bevor sie lesen gelernt haben oder bevor sie Englisch lesen gelernt haben, die freuen sich bestimmt, dass es das deutsche Buch von Harry Potter gibt, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, und dass sie es entweder selbst lesen können oder sich von Freunden oder ihren Eltern vorlesen lassen können. Dass da natürlich immer sozusagen auch, ist, dass es Momente gibt, wo man vom Original ein bisschen abweicht, weil es im Deutschen einfach inhaltlich oder mit einer anderen Formulierung der Inhalt besser getroffen wird, das ist selbstverständlich. Und das ist im Synchron nicht anders. Aber auch da wieder, wenn du Leute hast, die das gelernt haben und die gut in ihrem Fach sind, wenn du einen Dialogbuchautor hast, der weiß, was er tut, der lange Erfahrung hat und der einfach gut ist in dem, was er macht, dann kriegt er das irgendwie hin. Und deswegen finde ich es schwierig, prinzipiell zu sagen, es gibt nichts außer dem Originalton. Also, schwierig. Wenn du ein Angebot oder eine Zusage bekommen hast, schaust du dir denn dann den jeweiligen Film, die Serie oder eben den Anime vorher an? Das ist immer abhängig davon, was es für ein Projekt ist. Also wenn du jetzt einen großen Kinofilm hast und du bist die Hauptrolle oder so oder hast halt wahnsinnig viel da zu tun, dann ist es für mich als Schauspieler immer schön, wenn ich mal weiß, wo fängt die Figur an, was durchlebt sie, welcher Handlungsbogen ist da und wo geht die Reise hin, ja, um es mal so salopp zu sagen. Wenn man die Zeit hat, dann kriegt man auch schon mal eine Ansichts-DVD oder so zugeschickt, kann sich das anschauen, oder man wird eingeladen zu einer Vorführung dann direkt in der Synchronfirma, ein Vorführraum, ein kleines Kino, dann kann man das da gucken. Das hilft schon, aber da ist nicht immer die Zeit für da. Und in der Regel ist es so, dass du ins Studio kommst und das Prima Vista sprichst. Also Prima Vista bedeutet, du hast den Text in dem Moment dann zum ersten Mal vor dir. Ja. Aber da hat man ja auch, und da bin ich wieder bei den Profis und Leuten, die das gelernt haben, dafür gibt es den Regisseur. Und der Regisseur übernimmt, wie am Theater auch, dann unter anderem auch die Aufgabe, dem Schauspieler zu sagen, wo seine Rolle gerade herkommt, aus was für einer Situation die gerade kommt und was jetzt sozusagen die Situation ist, und dass man als Schauspieler weiß, aha, okay, das muss ich praktisch im Hinterkopf haben, wenn ich jetzt mit dieser anderen Rolle da spreche und die anspreche, muss ich wissen, dass ich mich vor ein paar Szenen sozusagen mich mit der total gestritten habe, und alles, was ich jetzt sage, ich will zum Beispiel den Streit wieder schlichten. Wenn ich gar nicht wusste, dass sie sich vorher gestritten haben, dann spiele ich das natürlich anders. Und das macht dann der Regisseur. Deswegen ist es auch nicht notwendig, bei allen sozusagen, bei ausnahmslos allen Produktionen oder allen Rollen, dass man vorher das gesamte Werk sich anguckt. Und ja, wenn man einen guten Regisseur hat und wenn man ein gutes Gefühl hat, schauspielerisches gutes Gefühl und gute Instinkte, dann geht es auch ohne, dass man sich das komplette Werk vorher einverleiben muss. Gab es denn schon mal eine Rolle, in der du dich fehlbesetzt gefühlt hast? Was soll ich sagen? Ja, sowas gibt es natürlich auch. Es gibt vor allem dann, wenn man aus welchen Gründen auch immer sich auf eine oder einer Rolle gegenüber sieht, ohne das Gegenüber jetzt die Wertung zu nehmen, aber die im Original ganz anders klingt zum Beispiel. Also wenn ich jetzt auf so einen jemanden besetzt würde, der eigentlich eine ganz, ganz, ganz tiefe, sonore, kratzige Stimme hat, und es ist ja auch in der Regel die Ansage und auch die Anforderung, so nah am Original wie möglich zu bleiben, dann bin ich da halt fehlbesetzt. Das gab es dann auch schon, man hat es dann vielleicht hier und da mal probiert, und manchmal geht es auch tatsächlich, dass man den einfach dann mit der Stimmlage, mit mir besetzt, und dann geht es auch, aber manchmal passt es halt überhaupt nicht, und dann probiert man so ein, zwei Takes, und dann stellt man in der Regel auch gemeinschaftlich fest, also Regie und Sprecher, du, war nett, aber ich glaube, da ist nicht ganz meine Rolle, da gibt es, glaube ich, Leute, die können das besser. Das ja. Passiert auch, ja. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Von wem jetzt? Von Leuten auf der Straße oder von Freunden? Oder ja, von genau. Natürlich hauptsächlich von Leuten, die mich kennen, die dann sagen, ja. Mensch, ruft meine Mutter an, hey, ich habe dich gestern gesehen, gehört vielmehr, habe ich sofort gemerkt, das warst du, oder auch von Freunden oder Kollegen, die dann sagen, ja, Mensch, toll, habe ich gar nicht gewusst, oder es gibt ja auch die Leute, die man nur flüchtig kennt und die man mal irgendwo kennengelernt hat und die gar nicht wissen, was man für einen Beruf macht, und die dann irgendwann gesagt haben, Mensch, sag mal, jetzt wo ich dich wieder treffe, kann das sein, dass du neulich und dass du da und so, oder jetzt wo du sagst, dass du Synchronsprecher bist, deine Stimme kommt mir total bekannt vor und so. Das kommt schon vor. Also mir geht es jetzt noch nicht so wie den großen, also so Leuten wie bei den Sprechern, die Pustwille sprechen. Also, um mal den Klassiker zu nehmen. Ja. Manfred Lehmann ist da spannenderweise Klassiker, den erkennt man sofort. Ja. Man auch ganz, ganz viele andere Leute erkennt, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, es gibt Leute, die kennen halt Schauspieler, die kennt jeder, und es gibt Schauspieler, die kennt nicht jeder, und von den Leuten, die wirklich jeder kennt, da kennt man in der Regel auch die Synchronstimme zu. Und ein Joachim Kerzel beispielsweise, den erkennt wirklich, glaube ich, jeder. Und auch bei den Damen, Daniela Hoffmann, erkennt man auch sofort wieder, weil die auch in ganz, ganz vielen Medien zu hören ist. Sie macht auch ganz viel Radio, Station Voice bei Radio. Ja. Die erkennt man natürlich sofort. Und ich könnte da noch eine halbe Stunde weitere Namen nennen, ja. Aber wir wollen jetzt das nicht sprengen, und die anderen Leute, die ich jetzt nicht nenne, die werden mir das auch nicht übel nehmen, aber das sind jetzt die mir spontan ganz schnell eingefallen sind. Aber so geht's mir nicht. Also ich kann zum Bäcker gehen und ein Brötchen bestellen, ohne dass man sagt, Mensch, du bist doch oder sie sind doch, und das geht anderen Leuten bestimmt anders. Oder wenn irgendwie Joachim Tennstedt zum Bäcker geht, dann heißt es, Mensch, bist du nicht der Walter White aus Breaking Bad oder so. Ja, ganz genau. Oder wenn, weil du den Namen eben auch schon ansprachst, ja. Santiago Ziesma, ja, genau. Irgendwo ist, dann kommt auch in der Regel, Mensch, du bist doch SpongeBob. Ja. Dann wird man natürlich auch gebeten, und vor allem von Santiago weiß ich es auch, Mensch, sprich doch mal wie SpongeBob, und dann macht man es natürlich auch. Ja. den Leuten das auch nicht vorenthalten will. Ja, aber da bin ich, das finde ich auch ganz gut und das finde ich auch, das ist für jeden anders, aber für mich, ich finde es eigentlich ganz toll, dass man auf der einen Seite schauspielerisch sich total austoben kann, ganz verschiedene Rollen spielen kann, wie ich eben schon sagte, auf der anderen Seite aber immer noch sein Privatleben hat und auch nicht auf der Straße erkannt wird. Ja. Also Brad Pitt zum Beispiel, ja, oder eine, wer auch immer, wenn die über die Straße laufen, Angelina Jolie, seine Frau, wenn die über die Straße laufen, die werden von allen Leuten erkannt. So, und da ist ein riesengroßer Einschnitt natürlich in das Privatleben. Und darauf hätte ich ehrlich gesagt auch gar keine Lust. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man solchen Leuten, gut, ich spreche jetzt nicht Brad Pitt, aber dass man Leuten, die eher bekannter sind, seine Stimme verleihen kann. Verleihen kann ist auch gut, dass man den Leuten seine Stimme leihen kann, aber trotzdem sein Privatleben privat bleibt. Und das finde ich schön. Ja. Hast du denn durch deine Arbeit als Sprecher schon den einen oder anderen tollen Film oder vielleicht eine Serie entdeckt, also so als kleinen Geheimtipp? Es gibt immer mal wieder Momente, wo man sich denkt, Mensch, die Serie hätte ich mir jetzt gar nicht angeguckt, glaube ich, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja. Und dann ist man im Studio und denkt sich, wow, ja, toll, also die würde ich mir auch privat angucken. In der Regel es gibt viele Kollegen, die privat kaum Fernsehen schauen. Ja. Weil sie sagen, sie sind den ganzen Tag schon vom Fernseher im Studio. Ja. Aber ich bin da anders, also ich bin auch nicht der Einzige, es gibt auch ganz viele Kollegen, die das machen. Aber ich gucke tatsächlich gerne auch Sachen, nicht nur, wo ich selbst mitgesprochen habe, das sogar eher weniger, sondern wo ich weiß, ach Mensch, davon hat mir ein Kollege erzählt oder da habe ich mal in einer kleinen Episodenrolle mitgesprochen und fand das ganz spannend und da muss ich mal reingucken. Und bei Filmen auch, weil man, wenn man eben, wie ich eben schon mal sagte, so einen vollen Terminkalender hat und auch gar nicht viel Zeit hat, ins Kino zu gehen, dann sucht man sich eher auch mal die Sachen aus, die man dann gucken will. Und weil man oft nicht dazu kommt, groß zu recherchieren, was gibt es eigentlich gerade, hört man dann nochmal von Kollegen, die sagen, du, ich habe gerade in einem Film gesprochen oder ich habe da gerade bin an dem Studio vorbeigelaufen und habe da was gesehen und gehört, das klang echt toll. Oder ein Regisseur, der dann auf dem Flur erzählt, du, ich habe da eine neue Serie und die ist richtig toll. Und dann guckt man da mal rein, das als anders natürlich, ja, das ist schon toll. Ja. Ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn man sich etwas anschaut, bei dem man selbst mitgesprochen hat? Kann man dann die eigene Stimme ausblenden? Ich glaube, das ist was man mit der Zeit lernt. Das Phänomen kennt ja jeder, der mal auf dem Kassettenrekorder, man merkt, ich komme aus der Generation, wo es noch Kassettenrekorder gab, wenn man seine Stimme aufgenommen hört, das erste Mal, ist man immer erstmal erstaunt und denkt sich, so klinge ich, das ist ja sehr grauenhaft. aber wenn man dann das beruflich macht, gewöhnt man sich daran. Und man kann auch tatsächlich dann irgendwann, wenn man mal einen Film oder eine Serie guckt, wo man mitgesprochen hat, kann man das ausblenden und sich auf den Film oder auf die Serie, auf das Produkt konzentrieren. Obwohl man natürlich auch immer ein bisschen im zweiten Ohr noch hinhört und sich denkt, ach guck mal, das hätte ich besser machen können. Oder guck mal, da wäre noch Möglichkeit gewesen, das so zu spielen oder so. Oder auch zu sagen, das fand ich gut. Das merke ich mir, das habe ich da gut gemacht. Merke ich mir fürs nächste Mal. Aber man kann das schon, wenn man möchte, ausschalten, aber ganz, ganz ausschalten kann man es nicht. Also man hat einfach so eine selektive Wahrnehmung, wenn man ins Kino geht oder wenn man vom Fernseher sitzt, dann hört man das voll, ach guck mal, das war der Kollege oder guck mal, das wurde in München aufgenommen, guck mal, das kommt aus Hamburg oder das kommt aus Berlin. Das hört man dann in der Regel schon. Aber das gehört mit dazu. Genau wie jeder Schuster, der Leute kennenlernt, den Leuten auf die Schuhe guckt, jeder Zahnarzt den Leuten in den Mund guckt, wenn er sich mit denen unterhält und sich seine Gedanken macht. So geht das Schauspielern, wenn sie im Theater sind oder wenn sie Filme gucken oder sowas, geht es auch. Man achtet halt auf diese Sachen dann nochmal anders, als das jemand tut, der eine andere Profession hat. In der Anime-Serie Bitum sprichst du die Hauptrolle des Ryota Sakamoto. Passte, wie ich finde, auch richtig gut und war auch sehr gut gesprochen. Wie waren die Arbeiten an der Serie für dich und wie hat sie dir gefallen? Ich muss gestehen, das war eine schöne Arbeit, weil ich das Projekt spannend fand, inhaltlich spannend fand. Ja. Muss ich jetzt nicht erzählen, die Leute werden wissen, um was es geht, aber diese Idee, dass da jemand gekidnappt wird, auf so eine Insel kommt und dann sich da durchschlagen muss und auch gar nicht weiß, warum er da ist, fand ich jetzt irgendwie interessant, wobei ich sagen muss, auch da, das war schon wieder fast grenzwertig, weil die Leute sich da gegenseitig umbringen mussten. Ja. Und das fand ich schwierig, da habe ich auch, es war zum Glück nicht so wahnsinnig blutrünstig, aber das hatte ein Maß, was ich noch in Ordnung fand. Ja. Das fand ich irgendwie spannend und auch zu sehen, wie dann die einzelnen Charaktere, was sie, man hat nicht sofort immer durchschaut, wer ist wie drauf, wer verfolgt welches Ziel und das fand ich spannend, das war nicht so vorhersehbar und das fand ich gut. Mhm. Und Und ansonsten fand ich auch das Team, mit dem ich gearbeitet habe, das war, war toll, die waren gut vorbereitet. Die Bücher waren gut und die Dialogbücher, von denen ich eben schon mal sprach. Ja. Ja, und ich muss gestehen, bevor ich Synchron gemacht habe, hatte ich gar nicht so den großen Kontakt und den großen Bezug zu Anime. Aber seit ich in der Synchronbranche arbeite und auch schon die ein oder anderen Animes sprechen durfte, habe ich auch diese Kunstform schätzen gelernt, weil es ja ein bisschen anders ist als die anderen Serien, die man so kennt und man da nochmal wieder andere Freiheiten hat und auch die Art, wie sie gezeichnet sind und wie Geschichten erzählt werden, ist eine spezielle und ja, ich kann verstehen, warum man das toll findet und das auch guckt. Ja, auf jeden genau. Fall. Speziell Betoon war ja auch, sag ich mal, mehr eine Anime-Serie, die an Erwachsene gerichtet ist. Und mehr ein älteres Publikum und das ist, kennt man ja auch von so normalen Zeichentrickserien aus Amerika, sagen wir mal SpongeBob oder sowas, so diese Cartoons, ja gar nicht, dass es ja wieder ein komplett anderer Bereich ist. Ja, da gibt es gibt's natürlich auch da Ausnahmen, ja. Ich glaube sowas wie die Simpsons zum Beispiel, ja, genau. Das funktioniert für beide, also ja. Sehr intelligent gemacht, die Kinder oder die, ja, die viel kleineren und jüngeren Menschen verstehen vielleicht die Witze und Anspielungen nicht, die die Erwachsenen verstehen und die es für die Erwachsenen interessant machen. Ja. Und die Erwachsenen finden das, was die Kinder lustig finden, vielleicht auch lustig und gucken es trotzdem deswegen. Genau. Und ja, das stimmt, richtig. Da, da geht es bei Animes oft auch an einen, ja, nicht nur an Kinder und da sind teilweise sehr intelligent gemachte Sachen, muss man schon sagen. Um nochmal ganz kurz auf die Rolle einzugehen, spielst du denn auch selber Videospiele, sodass du da so ein bisschen Bezug zu hattest oder gar nicht? Videospiele habe ich, glaube ich, zuletzt gespielt, als ich noch einen Gameboy hatte. Ja. Das ist echt schon lange her. Ja. Dazu fehlt mir, also auf der einen Seite tatsächlich die Zeit und auf der anderen Seite, ja, weil ich schon so viel vorm Fernseher sitze und auch am Rechner viel zu tun habe. Na klar. Habe ich dann nicht noch das große Bedürfnis, mich hinzusetzen und da Spiele zu spielen. Aber ich war einfach nie gesehen, damals, als ich echt noch Jugendlicher war und Game Boy und PlayStation, die erste damals oder Super Nintendo, was es alles gab, ja. Da habe ich dann irgendwie auch gespielt, aber das hat sich irgendwann einfach verloren, muss ich sagen. Ja, in der Serie durftest du ja wieder mal eintauchen, ja, in die Welt genau, so ein bisschen. Ja, das ist toll, dann verliert man nicht ganz den Bezug dazu und weiß auch, was es gerade so am Markt gibt und was, es, ja. Was die Leute gerade so spielen und das. Man verliert auf jeden Fall nicht den Anschluss und man ist immer auf dem aktuellsten Stand oder auf einem sehr aktuellen Stand, was in der Medienlandschaft gerade so an Produktionen umhergeistert. Okay. Auch in Maid Sama sprichst du die Hauptrolle. Wie sieht es bei der Serie denn aus? Die fand ich auch extrem lustig, muss ich sagen. Also ja? das war ich finde es erstmal ganz cool, diese, das ist glaube ich auch wieder typisch natürlich für das Genre, ja. Diese unterschiedlichen Zeichnungen, entweder mal ganz ganz grob und nur ganz schemenhaft und dann wieder total detailreich und das finde ich immer spannend zu sehen, wann sie was wo einsetzen und da muss ich sagen, fand ich den Typen einfach total, ja, der war so ein cooler, lässiger Kerl, der aber auch witzig war, der auch, naja, so seine schelmischen Seiten an sich hatte und diese, naja, auch der zweideutigen Geschichten, die für gerade dieses Genre auch aus dem Japanischen kommen, sehr typisch sind. Ja. Und das ist ja den Japanern, ist ja auch bewusst, die Japaner, die in der Zeitung in der U-Bahn sitzen und ihre Mangas lesen, wo es auch richtig zur Sache geht. Ja. Das ist da ja auch überhaupt nicht schlimm. Und die kennen das so. Und das finde ich spannend, dass es eben diese Mischung war aus dem wirklich witzigen, aus den intelligenten Sachen, die er gesagt hat und auch aus den sozusagen, ich will nicht sagen, dass er mit dem erhobenen Zeigefinger rumgelaufen ist, aber er hat doch so ein paar Messages, die ich irgendwie schön fand. Das waren nicht nur so Worthülsen. Und auf der anderen Seite aber auch diese doch sehr zweideutigen Sachen. Die haben Spaß gemacht, immer diese Brüche zu spielen. Das fand ich toll. Das war eine Herausforderung und das hat Spaß gemacht. Und auch mit Kollegin Nicole Hanack hat das, glaube ich, gesprochen. Ja. Das war toll. Also das, als ich das später mal gehört habe, als es dann fertig war, das hat wirklich Spaß gemacht, weil ja, das gut harmoniert hat. Also auch Nicole und ich, finde ich, ja, klang gut zusammen und das hat ja Spaß gemacht, das zu hören. Doch, das war schon echt super, fand ich auch. Im Anime Sekirei hast du auch mitgesprochen, dort geht's etwas eindeutiger zu, das war nämlich ein Edgy-Anime, die Rolle des Shiina. Wie sind rückblickend deine Erfahrungen damit? Das war einer meiner ersten, glaube ich, ja, großen Anime-Rollen. Meine ersten Gehversuche sozusagen damit. Ja. Aber auch da hatte ich das Gefühl, dass mit dem ganzen Team das gut geklappt hat und dass man mich da sozusagen gut eingeführt hat und auch begleitet hat, was wie wo gerade passiert. Ja, es war ein kleiner Junge, wenn ich mich recht erinnere, richtig, gesprochen habe, der sehr verletzlich auf der einen Seite war, aber auf der anderen Seite auch sehr mutig, ne? Und genau, sich um die Hauptrolle, die, glaube ich, an viel haben gesprochen hat. Wenn ich mich nicht vertue, kann es sein. Das kann sein. Ja, sich um die gekümmert hat und das war schön, ja. Also es war tatsächlich etwas edgy, aber das ist ja auch typisch, was man dann so für Sachen da sieht. Und das ist aber ja auch deswegen in gewisser Weise Special Interest, kann man das ja schon nennen. Genau. Ja, das war insofern spannend, als es eben so den Grundstein gelegt hat für alles Weitere, was da so kam und ich da das Genre ein bisschen kennenlernen durfte. Da ging es ja auch dann gleich weiter, 2011, mit der Serie Eden of the East. Dort hast du Satoshi Ozuki gesprochen und mir auch sehr gefallen. Wie denn dir, sowohl die Arbeit als auch die Serie? Also die Serie fand ich insofern auch spannend, weil es brandaktuell war von der Thematik. Da ging es doch, glaube ich, um die diese Geschichte mit dem Handy und diesem Programm, wo man dann einfach das Handy auf Leute hält mit der Kamera und dann kriegst du ganz viele Informationen zu den Leuten, genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und das ja ist ja hat an Aktualität sozusagen, das war schon super und hat auch aufgezeigt, wo so da die Probleme sind und wenn jeder alles über jeden weiß und wenn man sofort auf Knopfdruck alle Informationen zu jemandem hat und so, und da sind wir ja auch mit der Spionagegeschichte von der NSA auch ganz vorne dabei und ja. Da fand ich diesen Bezug zur tatsächlichen Entwicklung und zu Sachen, die in der Gesellschaft gerade passieren und in der Politik und so, fand ich sehr spannend. Mhm. Ja, fand ich gut. Der Ansatz war sehr gut. Es war auch so ein bisschen politisch angehaucht alles. Ganz genau, das fand ich gut. Ist ja auch eigentlich so untypisch für wirklich normale Zeichentrickserien, ne? Was dann ja, und Anime. Das ist immer wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt genau. habe. Ich finde es eben toll, wenn es irgendwie auch eine Message gibt. Genau. Also Unterhaltung schön und gut, aber wenn es irgendwie eine Message gibt, die Leute auch für sich mitnehmen können, wenn man sich darin wieder erkennt oder die Gesellschaft darin wiedererkennt und vielleicht auch auf Fehler aufmerksam gemacht wird oder auf Probleme oder auf Herausforderungen aufmerksam gemacht wird, die einem sonst vielleicht so nicht auffallen oder die einem mal bewusst waren, die aber wieder in Vergessenheit geraten sind. Und wenn eine Serie sowas schafft, also und auch noch sozusagen unterhaltend ist und man nicht das Gefühl hat, man guckt eine Doku oder einen Lehrfilm, ja. Dann finde ich das toll, dann macht es Spaß. In Yu-Gi-Oh! Seal sprichst du Hart Tenjo. Bist du mit den Regeln des Kartenspiels denn vertraut, beziehungsweise hast du vor deiner Rolle schon mal davon gehört, beziehungsweise wird man vielleicht sogar so ein bisschen in das Kartenspiel eingewiesen? An die Rolle erinnere ich mich auch noch sehr gut, aber mit Kartenspiel, nein, da kenne ich mich nicht wirklich aus. Das ist wieder der Moment, wo ich mich auf das verlassen muss, was der Regisseur mir dann sagt in dem Moment oder die Regisseurin. In der Serie erinnere ich mich tatsächlich hauptsächlich noch an einen Termin, wo ich sag mal, 30 Takes gesprochen habe oder so. Und von diesen 30 Takes war die Mehrzahl, lass es wirklich 27, 28 Takes gewesen sein, vielleicht übertreibe ich, aber es waren die Mehrzahl jedenfalls, wo dieser Charakter, den ich da gesprochen habe, der Hart, der kleine Bruder von dem anderen Kerl da, ich weiß, der war verletzt und der brauchte irgendwie Hilfe von seinem Bruder und der sagte wirklich fast die ganze Zeit nur Bruder, wirklich die ganze Zeit nur Bruder, und ich dachte, meine Güte, wollt ihr mich jetzt veräppeln, das ist doch nicht euer Ernst. Also das hat sich mir inhaltlich nicht wirklich erschlossen und ja. Das konnte mir auch keiner wirklich erklären und ich habe mir dann einfach zusammengereimt, okay, das ist eben der große Bruder und der, also ich bin der kleine Bruder und der himmelt seinen großen Bruder an und der kleine Bruder ist halt wahnsinnig krank, dem geht's nicht gut und der große Bruder ist die letzte Rettung, die er hat. Mhm. Und in seiner Verzweiflung fällt ihm nichts anderes mehr ein, außer nach seinem Bruder zu rufen. Aber das wäre jetzt tatsächlich eine der Serien, wo ich sagen muss, die reizt mich jetzt privat als Dirk Stolberg nicht speziell, sie ja. mir dann anzugucken. Aber das gibt's ja auch und das ist auch nicht schlimm. Aber das ist dann auch wieder die Profession des Schauspielers, dass man auch Rollen, auch Sachen, die man jetzt privat nicht besonders mag oder besonders bewerben würde oder Freunden empfehlen würde, dass man auch das mit Werf spielt und das gehört zum Job dazu, zum Beruf. Hast du ja auch anfangs schon gesagt, dass man halt was rüberbringt, also einen Satz rüberbringt, bei dem man gar nicht genau weiß, wovon der Charakter eigentlich redet, aber das so rüberzubringen, dass man genau weiß, worum es geht. Genau, also das ist wie, du musst, um einen Mörder zu spielen, muss ich niemanden umgebracht haben. Ja. Und um einen Kartenspieler zu spielen oder einen Bruder eines Kartenspielers zu spielen, muss ich auch kein Kartenspieler sein und wissen, wie das funktioniert. Ich muss nur ein paar Grundinformationen dazu haben und dann geht es, ja. Ist der Bereich Anime denn generell etwas für dich? Also was, wofür du dich interessierst oder was du gerne sprichst? Wie gesagt, ich spreche es deswegen sehr gern. Also wenn es Serien sind, die mich dann auch die gut gemacht sind und die inhaltlich, was wir eben schon alles gesagt haben, auch Sachen zu bieten haben und Spaß machen zu gucken, entertaining sind und solche Sachen, dann ja, weil man eben noch mehr Freiheiten hat und in der Regel eben Synchronizität auch wichtig ist, aber eben allein dadurch, wie es gezeichnet ist, das Auge das eher mal verzeiht, wenn Sachen nicht wahnsinnig synchron dann aussehen. Aber ich finde es eben auch toll, dass man da ganz schnell in abgefahrene Sphären eintauchen kann und in abgefahrene Geschichten und Rollen, und das macht auch immer Spaß. Schwierig wird, wenn man wahnsinnig viel rumschreien muss, was auch gern mal passiert, wenn man eine Rolle hat, die echt nur am Rumbrüllen ist, gibt es ja tatsächlich. Ja. Das ist dann immer schwierig, weil man Angst hat um seine Stimme, und auch wenn man es gelernt hat und weiß, dass es Weichfell und Stütze gibt und dass man nicht so schnell heiser wird, aber nichtsdestotrotz verlangt es einem halt nochmal eine andere Kondition auch ab. Und Stimmbänder sind, wir sind eben nur Menschen und keine Maschinen, und irgendwann wird es dann schwierig, wenn man dann 2 Stunden nur rumbrüllt, dann irgendwann sagen die Stimmbänder auch, nein, Feierabend, danke. Genau. Großes Lob an die Dragon Ball Synchronsprecher dann. Ja, auf jeden Fall. Du hast in vielen großen TV-Serien wie Psych, Person of Interest, The Mentalist, OC California oft Episodenrollen. Macht es denn Spaß, wenn man nur so kurze Zeit einen Charakter spricht? Ich finde schon, dass das Spaß macht. Speziell, weil auch eine kleine Rolle einfach gut gespielt sein muss, weil der Zuhörer sofort merkt, da passt irgendwas nicht, wenn es nicht gut gespielt ist. Und man jetzt sagen würde, auch bei kleinen Rollen gebe ich mir keine Mühe. Das wäre ganz fatal, und so verstehe ich den Beruf nicht. Und es ist toll, wenn man, was ich eben wieder sagte, man hat halt noch eine größere Vielfalt und eine Bandbreite an Sachen, die man dann spielen kann. Wenn ich jetzt eine große Hauptrolle spreche, was großartig ist und was viel Spaß macht, aber bin ich vielleicht 7 Stunden am Tag im Studio für diese eine Rolle. Wenn ich aber an diesem Tag 4 kleine Episodenrollen spreche, da habe ich da schon wieder mehr Abwechslung. Also das ist schauspielerisch eine andere Herausforderung, als diesen großen Bogen zu spielen und sich auch viel Zeit nehmen zu können, um eine Rolle zu entwickeln und auch diese Entwicklung dem Zuschauer durch sein Spiel näher zu bringen. Wenn du nur eine kleine Episodenrolle hast mit 3 Takes oder 10 oder 15 oder 20 Takes, dann hast du viel weniger Zeit und Möglichkeit, oder die Herausforderung ist eine andere. Das Besondere an dieser Rolle, weil sie ist ja nicht umsonst in das Werk eingebunden und reingeschrieben worden und existiert nicht umsonst, diese Begründung, warum diese Rolle da ist, dem Zuschauer auch bekannt zu machen und das mit Leben zu füllen. Bewusst zu machen, meine ich, und das mit Leben zu füllen. Und deswegen finde ich Episodenrollen nach wie vor groß und toll, es macht viel Spaß. Andererseits sprichst du zum Beispiel auch Sam Huntington in Being Human, einer Serie, die mittlerweile mit der 4. Staffel abgeschlossen ist. Da kann man sich sicherlich mehr in so einen Charakter hineinversetzen, oder? Auf jeden Fall. Also die Rolle, gerade Sam Huntington, das hat wirklich viel Spaß gemacht und macht viel Spaß. Ich weiß, es geht sogar nächsten Monat, glaube ich, schon weiter mit den nächsten Folgen. Josh, genau, den Werwolf, den ich da spreche. Und das ist auch, die Serie macht mir wirklich viel Spaß. Also, ich will nicht sagen, eine meiner Lieblingsserien, weil es gibt auch viele andere, aber doch, sie ist eine meiner Lieblingsserien. Doch, kann ich so sagen. Weil es gibt ja sehr viele Geister-, Vampir- und so weiter Serien. Es sind dann entweder nur Geisterserien oder Vampirserien oder Werwolfserien, teilweise auch in Mischung. Und die sind, haben auch alle ihre Daseinsberechtigung, auf jeden Fall. Das Tolle finde ich hier, dass es eben sich beschränkt auf eine wirklich kleine Zahl von Rollen. Das sind hier wirklich die 3 großen Hauptrollen, und die anderen sind auch alle da und auch alle gut und wichtig. Aber es konzentriert sich auf eine relativ kleine Anzahl von Leuten. Und man hat sozusagen wirklich viel zu tun, wirklich viel zu spielen, zu sprechen, und man kommt wirklich in die kleinsten Details auf der Rolle rein, und bei Josh weiß ich sofort, wie der ist und wie der drauf ist, und das macht wirklich Spaß, sich da wieder drauf einzulassen und da drin zu sein, und da finde ich es auch toll, wenn ich da mal ganz viele Stunden dann am Stück im Studio bin und das da sprechen kann. Und ein großer Vorteil, oder etwas, was mir zum Vorteil gereicht, ist, dass ich privat tatsächlich auch sehr schnell spreche, und Josh ist auch so aufgedreht und auch so impulsiv oft und spricht auch sehr schnell und oft auch abgehackt, und das macht total Spaß. Also diese Serie habe ich sehr ins Herz geschlossen. Und gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? welchen Rat kann ich mit auf den Weg geben? Ich glaube, man sollte sich, also auf jeden Fall schadet es auf keinen Fall und ist mittlerweile auch, glaube ich, von den Firmen eine Voraussetzung, um überhaupt als Synchronsprecher arbeiten zu dürfen. Jetzt haben wir noch die Frage, die einen bestehen darauf, dass man Synchronschauspieler heißt, die anderen sagen Synchronsprecher. Also mir ist es relativ egal, ich weiß, ich bin Schauspieler und ich weiß, ich spreche synchron. Und also mir ist es nicht so wichtig, aber wenn man diese Tätigkeit ausüben will, schadet eine Schauspielausbildung nicht, im Gegenteil, sie hilft und ist meines Erachtens auch wichtig. Und dann muss man eben das machen wollen und verfügbar sein. Ich habe, wie gesagt, das Theaterspielen aufgegeben, oder beziehungsweise aufgegeben ist falsch, deutlich eingeschränkt, um mich ganz dem Synchron widmen zu können. Und man kann nicht mal nur ein halbes Jahr dann in Berlin oder in München oder in Hamburg oder so sein und dann wieder weg sein für ein Jahr. Es ist nichts Kurzfristiges. Es ist schon, man muss es langfristig machen wollen, und dann auch da sein. Und man muss, und das ist eine Schauspielerei sowieso so, du wirst oft vorspielen, vorsingen oder so, wirst oft abgewiesen, beziehungsweise bekommst den Job nicht. Und gerade wenn man anfängt, glaube ich, als Synchronsprecher oder Synchronsprecherin, oder wenn man da reinschnuppern will, muss man ein dickes Fell haben und darf sich, wenn man irgendwo mal sich vorgestellt hat und nicht sofort einen Job bekommt, davon nicht runtermachen lassen oder darf sich das nicht so zu Herzen nehmen. Wenn man es wirklich möchte und man alle Zeit und Herz da rein investiert, dann glaube ich, kann man am Ende da Erfolg haben. Aber man muss einen eisernen Willen haben und darf sich nicht so schnell ins Boxhorn jagen lassen. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Der deutschen Fangemeinde? Ja. Ich finde es ganz, ganz toll, dass es so viele Menschen gibt, die der Synchronbranche sozusagen die Stange halten, einfach dadurch, dass sie Sachen in der deutschen Synchronfassung gucken. Das finde ich toll. Und das sichert auch diese Art von Arbeit, die wir in Deutschland ja schon so lange machen und offenbar auch sehr gut machen, und das freut mich, dass dieser Trend nicht abbricht und dass die Leute weiterhin auch das nicht alles im Original gucken. Und da ist einfach, ja, das finde ich gut und da möchte ich Danke sagen und freue mich und hoffe, dass das so bleibt. Und das ist, vielen Dank. Mehr kann ich gar nicht sagen. Jo, das soll es dann auch für diese Ausgabe gewesen sein. Ich bedanke mich sehr dir, Dirk, dass du mir zur Verfügung gestanden hast und meinen Fragen so ausführlich geantwortet hast. mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, war die ein oder andere interessante Frage auch für dich dabei. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer Spaß dran haben. Falls noch offene Fragen sind, kann sich bei dir melden und vielleicht kannst du dann per E-Mail mich anfragen oder so. Genau, ihr könnt einfach in den Kommentaren dann schreiben und mit mir diskutieren und ich freue mich dann über jede positive Bewertung, die dieses Video bekommt und hoffe, wir hören uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao.